Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jap Now, dem Podcast der Japanologie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Heute am Mikrofon Peter Schlumberger. Bevor wir beginnen, möchte ich noch einmal aufmerksam machen auf Tumblr und Facebook. Ihr könnt uns dort unter dem Namen Jap Now finden. Auf Tumblr steht außerdem eine vollständige Verschriftlichung der Inhalte des heutigen Podcasts auf Deutsch und Englisch zum Download zur Verfügung. Am Anfang wie immer die inhaltliche Gliederung des Podcasts. In der heutigen Ausgabe geht es um digitale Hilfsmittel für den Umgang mit Fremdsprachen. Dazu beschäftigen wir uns konkret mit einem aktuellen Projekt aus Japan namens Minano Honyaku und dem bekannten japanisch-deutschen Wörterbuch Wadoku. Wir werden erfahren, was man von diesen beiden Webdiensten erwarten kann, wie sie zu handhaben sind, in welcher Hinsicht sie nützlich sind und was sie miteinander zu tun haben. Und auch diesmal könnt ihr euch wieder auf Interviews freuen. Mein erster Gesprächspartner, Herr Professor Dr. Kage Ura von der Universität Tokio, hat sich spontan dazu bereit erklärt, an unserem Podcast mitzuwirken. Des Weiteren konnte ich Herrn Dr. Apel aus der Abteilung für Japanologie unserer eigenen Universität für eine Unterhaltung gewinnen. Minano Honyaku, womit haben wir es hier zu tun? Der Name dieses Projekts ist eine japanische Phrase und kann Übersetzung für alle, Übersetzung von allen oder Übersetzung aller bedeuten, was schon den Zweck dahinter erkennbar werden lässt. Tatsächlich ist Minano Honyaku ein Online-Dienst aus Japan, der speziell für das Übersetzen von elektronischen Textressourcen gedacht ist. Das Projekt ging maßgeblich aus der Kooperation zweier Institute hervor. Der Sprachübersetzungsgruppe des Nationalen Instituts für Information und Kommunikationstechnologie und dem Bibliotheks- und Informationslaboratorium der Pädagogischen Hochschule der Universität Tokio. Außerdem erhielt es Beistand in der Systementwicklung von dem Nationalen Institut für Informatik, das auch für die umfassende bibliografische Datenbank des Bibliothekenverbunds WebCat Plus bekannt ist. Das Grand Concise Japanese English Dictionary, das vom Verlag Sansedo zur Verfügung gestellt wird, bildet den lexikografischen Kern von Minano Honyaku. Das Projekt startete im Jahr 2009. Verglichen mit ähnlichen Diensten wie zum Beispiel Déjà-vu, Omega-T oder Yahoos ehemaliger Webanwendung Yahoo Babelfish ist es ein Neuling auf dem Gebiet der maschinenunterstützten Übersetzung und noch relativ unbekannt. Dennoch lässt das ungewöhnliche Konzept dahinter aufhorchen. Im Gegensatz zu vielen anderen Diensten, die als kostenpflichtige Software für gewerbliche Zwecke angeboten werden, ist Minano Honyaku als eine kostenlose Online-Plattform für alle gedacht. Hinzu kommt der Umstand, dass man den Prozess des Übersetzens nicht alleine einem Computerprogramm anvertraut, sondern vielmehr auf die Fähigkeiten menschlicher Individuen setzt. Was das im Detail bedeutet, werden wir gleich von einem der Menschen erfahren, die hinter der Idee von Minano Honyaku stecken. Und hiermit möchte ich Herrn Professor Dr. Kage Ura vorstellen. Er arbeitet an der Pädagogischen Hochschule der Universität Tokio und erforscht dort das Verhältnis zwischen Informationsmedien und Sprache. Zu seinen Publikationen zählen eine Vielzahl an Büchern und wissenschaftlichen Artikeln, die sich im Bereich der Linguistik und Informatik ansiedeln. Zudem ist er der Herausgeber der unabhängigen wissenschaftlichen Fachzeitschrift Terminology, die seit 1994 zweimal jährlich veröffentlicht wird und sich vordergründig mit Kultur- sowie fachübergreifenden Sprachproblematiken auseinandersetzt. Gegenwärtig beschäftigt sich Professor Dr. Kage Ura im Bibliothekswesen insbesondere mit dessen Funktion als Wissensinfrastruktur und öffentliches Forum. Daneben ist er an der Erforschung des medialen Informationsmanagements von Netzwerken und der Entwicklung von Internetressourcen für Übersetzungsarbeiten beteiligt, zu denen auch Minano Honyaku gehört. Über Skype hatte ich die Gelegenheit, mit ihm darüber zu reden. Hier das Interview. Hello, Professor Dr. Kage Ura. Thank you that I can interview you about our podcast. I thank you for organizing this interview. Professor Dr. Kage Ura, you are in charge of a research team at the University of Tokyo. You developed an online service called Minano Honyaku as advice for translators together with Japan's National Institute of Information and Communication Technology. Can you briefly explain to the audience in your own words what they can expect from it? Okay, the Minano Honyaku has several unique features compared to other services. First of all, anybody can use it completely anonymously. Secondly, the system provides not only translation facilitation functions, but also the platform for publishing what they have translated. The translation aid aspect contains, although language pairs are limited, the provision of dictionaries, which means that the user who registers at Minna no Honyaku site can automatically look up dictionary entries in the process of translation. And also it provides a seamless function to look up Google dictionary search. And in addition to that, the bilingual text, which has been accumulated and created through the system itself. So people basically can use it for a very, very easy sort of translation in the systems, but also some people are using the system just for the reading aid. Of course, recently, many of the browsers have the add-on functions by which you can just look up dictionaries by mouse over, but the quality of dictionaries and the types of information available are limited in such browsers. So the Minna no Honyaku possibly may facilitate not only translations, but also reading. The unfortunate aspect of Minna no Honyaku is that the language pairs slightly limited, well, very much limited currently. Although, fortunately, Dr. Appel provides Japanese to German dictionaries. Your research activities include the study of machine processing of natural languages. You are also a regular committee member of conferences which deal with computational linguistics and automatic machine translation, such as the Association for Computational Linguistics. What thoughts inspired you to set up a project like Minna no Honyaku, where just an ordinary person deals with actual translation instead of machines? Well, there's a practical, very realistic aspect and also theoretical aspect. And the practical aspect is that, in fact, I've been involved in the solidarity movement for East Timor for nearly 25 years now. So personally, I myself was involved in translating from English to Japanese mainly. So through that activities, I came to know a lot of NGOs who need translations. But they have the same common problems that there are many people who say that who want to translate, but most of them cannot continue. So I thought it might be a good idea to construct a system which enables them to translate more easily and also to keep continuing translation. So that's the original idea on the practical side. And of course, on the theoretical side is that computational linguists are concerned with languages as such, in a narrower sense. But translation is not really a language process or linguistic process. Say, for instance, if you need to translate a text, you need to understand the meaning of the fonts. Like if something is written in italics, it indicates some more information than what just that word indicates, right? So translators should know these things, and I wanted to add, from the point of view of translation process, these aspects to computational linguistics. But unfortunately, as of now, the current computational linguistic technologies cannot really deal with that. So the end result is a cooperation between human beings and machines within the idea that machines can facilitate human beings to become cleverer, while at the same time, human beings can facilitate machines to become cleverer. Let us move on to a somewhat more practical aspect. Can you describe how the usual process of a text translation with the help of Minna no Honyaku looks like? Okay, and the easiest way, and the way that we recommend, is fast. Once you register to Minna no Honyaku and you check the bookmarks, there is a corner which is called Bookmarklet. And there's a function called QR Edit Bookmarklet. There's a small button which you can register to your own browser's bookmark bar. And once you register that Bookmarklet to the bookmark bar, what you can do is this. Suppose that you're reading BBC website, BBC News website, and find that some part is worth translating. In which case, if you have your bookmarklet on your bookmark toolbar, what you do is to press the bookmark button, Then a small sub-window appears, and after that you just select the region by mouse over, press the translate button with a small window, then the QR edit, which is a translation editor, starts up. If you are not logged in to Minna no Honyaku, the login page first appears, but once you just type the password, the QR edit directly appears, which means that reading the original sentences, the original document, and translating that is just one step. So that's the very standard way for many of the online translators who are using Minna no Honyaku. I think this is the shortest and simplest and most convenient way to take advantage of the functions provided by Minna no Honyaku and also the translation aid editor QR edit, which is embedded in the system. We learned the general basic functions of Minna no Honyaku and know now how an electronic document from a source language can be translated into one of the supported languages using the text editor QR-Edit. However, only one fundamental characteristic of the virtual work environment of Minna no Honyaku was revealed. Yet, what incentives are provided by the website beyond that? First of all, as I referred to the problems that translators face or NGOs face in relation to their translation. Up to now, a lot of novice translators, people who think they can translate, came to join up NGOs claiming that they want to help translations. But most of them just quit, resigned from translating because the main translators working at NGOs are so busy and all these novice translators who want to help translations cannot get the feedback. So they don't get the feedback, they resign. As a result, the number of translators properly working at NGOs does not increase, which means that the remaining translators' jobs become busier and busier. So it's a vicious cycle. But by using Minna no Honyaku, in fact, suppose that you are a debutant translator and you translate and make some mistakes, but the experienced translators corrected and modified that using your translation as a draft translation. And these translators' modifications are recorded as the logs of modification. So without consulting experienced translators, novice translator who made draft translation can check which of their translations are corrected and modified. And they can learn by themselves what should be done in the next translation. So it's sort of the on-the-job training mechanisms that Minna no Honyaku facilitates. And recently, at Kobe College, which is a very traditional women's college, which is very famous in their foreign language education, one professor is using Minna no Honyaku for teaching translation course. And one of the very, very good incentives that students get is up to now within the classroom situation, what they do is that they get materials, they translate, and teachers annotate that and get the feedback. But that's it. No other people than the teacher read your translation. But now they're using Minna no Honyaku, and in fact, Kobe College students translate the document. And because Minna no Honyaku is not only a translation aid system, but it is as a platform for publishing what they have translated, Kobe College students' translations are published on the website of Minna no Honyaku. And that, in fact, has a very, very strong incentive to improve the quality of translation learners in the college. And also, they have much more consciousness in relation to what is the end of the translation, because they need to take responsibility to what they translated. And that actually has a very, very positive incentive for the translators, for the translation learners. So that's another way to use this system. And in the theory of translation, somebody called Kirari claims the social constructivist approach to translation education. So we are observing that this kind of system is very much promoting the incentives of learners, even within the translation education situation in some universities, which is a good thing. As you have explained so far, Minna no Honyaku is a pioneer project. Despite the online service which can be already used to a great extent, the project is still under construction. Can you describe conclusively where you stand with the project at the moment, what still needs to be done, and what goals you and your team have set for the coming period? Starting from the rather sort of grand perception of the world, or grand perception of the online world. You know, there's a project like Creative Commons, which we are for, and also open source and all the other things. And people are talking about the universal availability of wide variety of information, which is, in a sense, a good thing. But we are at the same time observing that the gap between information rich and information poor, or the gap between the people who can deal with a massive amount of information elegantly and constructively, and the sort of people who do not really have enough competence to deal with the massive amount of information. The gap between these two groups of people are growing wider and wider. And we can think of that from a similar analogy. Say, for instance, you have a very, very large German-Japanese dictionary, and people who have sufficient confidence in German and Japanese can use that. Suppose that dictionary contains 2 million entries, and assume that you just provide that to the German people who just started learning Japanese. Do you think they can properly use the dictionary? I don't think so. You know, for that thing, you need to provide them a concise learner's dictionary. So the information is much more stratified, and you cannot just say that, look, you are an independent person, you can do everything. At least we believe that you can do everything. So here is the data. Just do whatever you want to do. You cannot do that. Say, for instance, 1-year-old kid cannot do that, which means that you need to take steps one by one. So our aim is not just throwing out the system and ask them use that. Yes, that aspect is provided by our system as well, but we are much more human-based. So we consult personally with some NGOs like Democracy Now!, we consult with Kobe College, and they use our system and observing what kind of advantage they can take from our system, rather than just finding us some useful system and using that. It's a sort of the total process. Us, developer and provider, the NGOs who need translations, and colleges who teach translations. So what we are thinking of is to make MNH or the extended version of MNH to constitute such a platform over which different type of people or different layers of people can cooperate positively to achieve something socially useful or to achieve something intellectually useful. So that is why the system is relatively small sized and it's going ahead rather slowly. And as of now, we are shifting the focus to more and more educational aspect in cooperation with the Center for Translation Studies at the University of Leeds and also the National Institute of Communication and Information Technologies at Japan. We are now developing MNHTT, which is Minna no Honyaku for Translator Training, which add training functions to Minna no Honyaku. We assume that the system is to be used by university situations where translation are being taught. And there we want to make the system through which the translation knowledge is accumulated by using learners and teachers within translation teaching situation. And the system facilitates training translators to become real translators and contribute again to the translation knowledge which is accumulated to MNHTT. So, in a sense, while fully appreciating the fact that such automatic systems like Google Translate extended the range of new layers of multilingual communication, what we are trying to do is to construct the communication scape through which different layers of people who have different competencies in languages and translation can take part in the interactive process and improve themselves and construct something useful within the multilingual arena. Within that overall idea, we don't really want to just say that, look, we have computation. Look, we have data. We can do anything. It's not, right? Look, we have this type of people, this type of people, this type of people, and we can cooperate together. Some people are good at computation. Some people are good at reading a book or understanding a book in his or her own native language. Some people are very good at languages and translating. They need to cooperate with each other, and sometimes there are people who need further learning. So it's a platform for this developmental process. That's why, well, that's not only the reason. Another reason is that we don't have enough project funding. It's slightly short of what we want to do, but that's why the system improves slowly and gradually, because we take into account human factors seriously. Professor Dr. Kageura, thank you very much for your time. Thank you very much for your interview, and very nice to talk with you. Wir haben es soeben von Professor Dr. Kageura gehört. Mina no Honyaku leistet keineswegs lediglich die Arbeit einer simplen Übersetzungssoftware. Im Gegenteil. Es weist ein umfangreiches Repertoire an nützlichen Hilfsmitteln und Funktionen auf, die weit über die Möglichkeit der reinen Textproduktion hinausreichen. Wenn man es in einem Satz beschreiben müsste, könnte man sagen, es ist eine Mischung aus einem elektronischen Wörterbuch, einer Enzyklopädie und einem Online-Office. Die Vorteile für Studierenden liegen auf der Hand. Zunächst braucht man für den Dienst nicht zu zahlen. Mina no Honyaku ist mittels eines beliebigen Browsers über das Internet frei zugänglich. Unter den von der Website bereitgestellten Sprachressourcen verbergen sich Lizenzen und Datenbankeinträge hochwertiger Wörterbücher, darunter auch der von Wadoko.eu. Die Nutzer können diese Ressourcen über ein zentrales Interface abrufen und damit arbeiten. Zusätzlich kann eine integrierte Online-Suche und ein Wörterbuch basierend auf den Einträgen und Begriffen der englischen Wikipedia-Seite konsultiert werden. Durch die gemeinsame Unterstützung von beteiligten Übersetzungsgruppen wächst der Bestand an allgemein wie fachorientierten Sprachressourcen kontinuierlich. Dies garantiert zum einen stets eine gewisse Aktualität und ermöglicht zum anderen den Zugang zu teils hochspezifischem Fachvokabular. Beide Punkte sind vor allem im universitären Betrieb ausschlaggebende Kriterien. Mithilfe der Online-Datenspeicherung und den Funktionen des Datenmanagements der Webseite ist eine Gruppenarbeit möglich, die das Betreuen von definierten Aufgaben erlaubt. Dadurch können Studierende beispielsweise vorgegebene Projekte in Zusammenarbeit selbst organisieren. Anhand chronologisch gespeicherter Versionen des Übersetzungstextes haben Lehrkräfte wiederum die Möglichkeit, dem Prozess der Arbeit schrittweise nachzuvollziehen und können, wenn nötig, unterstützend eingreifen. In der übersichtlich aufgebauten Datenbank, die eine Vielzahl an übersetzten Texten beinhaltet, lassen sich Dokumente über ein breites Themenspektrum hinweg gezielt suchen. Dank dem transparenten Design von Mina no Honyaku hat man zudem die Option, gefundene Texte nicht nur einfach zu lesen oder herunterzuladen, sondern auch einen Einblick in den Ablauf der Übersetzungen anderer Autoren und Gruppen zu bekommen. Ein Blick hinter die Kulissen kann sich gerade für ungeübte Anfänger als sehr lehrreich erweisen. Schließlich können einmal erstellte Texte über ein virtuelles Ordnersystem online verwaltet werden, ähnlich wie mit einem gewöhnlichen PC-Betriebssystem. Das erleichtert die Organisation von Informationen erheblich und erlaubt parallel dazu einen schnellen und unkomplizierten Zugriff von überall aus. Bei Interesse könnt ihr über die Tumblr-Seite von ChapNow nähere Informationen zum Inhalt und Aufbau von Mina no Honyaku abrufen. Dort gibt es eine Zusammenstellung von Links, die euch direkt auf verschiedene Internetseiten der Webpräsenz des Projekts leiten. Unter anderem befinden sich dort illustrierte Beschreibungen und hilfreiche Hinweise zu den wichtigsten Funktionen von Mina no Honyaku, Videotutorials für QR-Edit sowie ein FAQ. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts, in dem ich gerne etwas näher auf das Wadoku-Wörterbuch eingehen möchte, dessen Name auch schon im Zusammenhang mit Mina no Honyaku gefallen ist. Dazu habe ich Herrn Dr. Abel im Studio für ein Interview begrüßen dürfen. Herr Dr. Abel ist ein Mitarbeiter der Abteilung für Japanologie des Asien-Orient-Instituts in Tübingen. Sein Arbeitsbereich umfasst das moderne Japan, wobei er sich schwerpunktmäßig mit der Lexikographie beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, Herr Dr. Apel. Dr. Apel, Sie haben im Verlauf Ihrer Doktorarbeit zur japanischen Zukunftsforschung angefangen, ein Glossar für die themenspezifische Terminologie anzulegen, aus dem sich dann das elektronisch-japanisch-deutsche Wörterbuch Wadoku entwickelte. Wie genau kam es dazu, dass Sie sich entschlossen haben, ein Wörterbuch zu erstellen? Also es war kein wirklicher Entschluss, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Glossar zur Zukunftsforschung in Japan relativ schnell vorangekommen bin. Und es gab auch schon einige Vorbilder, dass man elektronische Wörterbücher machen kann. Da gab es zum Beispiel das Edict-Projekt von Jim Breen aus Australien. Das war also ein japanisch-englisches Projekt, was sehr erfolgreich seit Anfang der 90er Jahre läuft. Und es gab etwas Ähnliches von Herrn Hadamitsky, ein elektronisches Kanji-Wörterbuch, das dann auch Zusammensetzungen hatte, also einen Teil hatte, der ein richtiges Wörterbuch war. Ich habe aber gemerkt, dass es eben auf Japanisch-Deutsch zu wenig gegeben hat und habe deshalb mit dem Projekt angefangen. Aber es gab Vorbilder. Man hat von dort auch Daten teilweise übernehmen können, also zum Beispiel die Lemmata, die japanischen Einträge konnte man einfach übernehmen und musste dann nur die deutsche Übersetzung dazu machen. Es gab Vorbilder, aber es ist trotzdem eben ein eigenständiges Wörterbuch. Es musste eigene Recherche gemacht werden. Also es gibt nichts Vergleichbares im Bereich Japanisch-Deutsch zurzeit. Es ist das größte japanisch-deutsche Wörterbuchprojekt zurzeit. Seitdem das Watoku-Projekt von Ihnen ins Leben gerufen wurde, hat sich ja einiges am Inhalt, am Aussehen und auch an den Funktionen der Webseite geändert. In welchen Nutzungsmerkmalen unterscheidet sich das Watoku-Wörterbuch von anderen elektronischen Wörterbüchern? Und was macht es so attraktiv für Studierende? Also es hat sich einiges geändert. Es gab erst eine Version davon, die online war in Osaka. Es gab dann verschiedene Download-Versionen vom Projekt. Was sich unterscheidet, ist, dass das Projekt wirklich als elektronisches Wörterbuch von Anfang an angelegt war. Die meisten kommerziellen Wörterbücher, die man so kaufen kann, sind Papierwörterbücher, die dann nur elektronisch aufbereitet worden sind. Das bedeutet, dass es passieren kann, dass man Wörter, die richtig geschrieben sind, trotzdem im Wörterbuch nicht findet. Also Japanisch hat das Problem, dass es eine starke orthografische Varianz gibt, sagt man. Also es gibt viele Varianten von Rechtschreibungen, die alle in Ordnung sind, aber das ist für einen Computer furchtbar kompliziert. Der findet nur das, was tatsächlich in der Datei drin ist, und Varianten werden ganz schwierig gefunden. Das kann sein, dass alte Kanji durch andere Zeichen ersetzt werden, oder es kann sein, dass Flektierungen mal weggelassen werden, mal ausgeschrieben werden und solche Sachen. Also da gibt es viele Varianten, das ist ein großes Problem. Und ich denke, das Watoku-Wörterbuch ist da relativ gut, dass Sachen trotzdem gefunden werden. Inhaltlich, dass es sich vor allem an deutsche Nutzer richtet. Die meisten anderen Wörterbücher, die man in Japan kaufen kann, wenden sich an japanische Nutzer. Da sind die Bedürfnisse eben sehr anders. Ein Wörterbuch für Japaner hat dann noch die deutsche Flexion oder die deutsche Konjugation. Erklärungen sind, wenn sich ein Wörterbuch an Japaner richtet, meistens auf Japanisch. Und im Wadoku-Wörterbuch sind alle Erklärungen eben auf Deutsch, richtet sich also vor allem an deutsche Nutzer. Es wird auch von Japanern benutzt, aber es gibt eine gewisse Zielgruppe. Das ist so ein Problem. Papierwörterbücher tun immer so, als würden sie alle Bedürfnisse abdecken. Das stimmt normalerweise nicht, sondern die Leute, die ein Wörterbuch machen, haben einen bestimmten Nutzerkreis im Kopf. Und wenn man eben versucht, alles abzudecken, dann wird man im Zweifelsfall niemandem gerecht. Deshalb beim Wadoku-Projekt Entscheidung, wer ist etwa die Zielgruppe, und dann für die angepasst. Bevor Sie nach Tübingen gekommen sind, haben Sie bereits mehrere Jahre am Nationalen Institut für Informatik in Tokio gearbeitet bzw. geforscht und sich dort mit Material zum Erlernen chinesischer Zeichen und zur Zeichensuche sowie mit Wörterbüchern auseinandergesetzt. Wie bewerten Sie die Relevanz digitaler Hilfsmittel im Umgang mit Fremdsprachen, vor allem bei Übersetzungsarbeiten? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das müssen die Nutzer eigentlich selbst rausbringen. Es gibt Untersuchungen über Schnelligkeit von Übersetzungen, wie die Geschwindigkeit von Übersetzungen durch elektronische Hilfsmittel zugenommen hat. Da gibt es Leute, die sagen, das hätte sich also sehr vereinfacht, sehr beschleunigt. Übersetzungen wären schneller möglich. Es gibt aber auch die Kritik, dass Nutzer zu viel in Wörterbücher nachschlagen und gar nichts mehr im Kopf behalten und dass das also deshalb nicht optimal wäre. Ich denke mir, das müssen die Nutzer wirklich selber rausbringen, was ihnen liegt. Also ich selber muss ja, um Wörterbucheinträge zu schreiben, auch bei japanisch-japanischen Wörterbüchern die japanische Erklärungen recherchieren. Und ich wäre ohne elektronische Hilfsmittel ganz furchtbar aufgeschmissen. Für mich ist das sehr wichtig, aber wenn Leute japanische Texte einfach so runterlesen können, wunderbar. Andererseits ist es so, mit elektronischen Hilfsmitteln hat man leichter Zugriff auch auf seltene Übersetzungen. Meistens hat man bei einem bestimmten Begriff die wichtigste Übersetzung im Kopf, aber es gibt ja noch andere Bedeutungen und die kann man dann mit einem elektronischen Wörterbuch wirklich leichter nachschlagen. Dr. Apel, Sie sind ein Mitbegründer des Wadoku e.V., zu dessen Zielen eine Förderung von japanisch-deutschen Lernmaterialien und der Aufbau von Beziehungen zu verwandten ausländischen Institutionen gehört. Wie vorhin kurz erwähnt wurde, steuert das Wadoku-Wörterbuch einen Teil zu Minano Honyaku bei. Können Sie mir erklären, wie es dazu gekommen ist und wie die Beteiligung am Projekt von Herrn Prof. Dr. Kageura im Konkreten aussieht? Also erstmal zum Wadoku e.V., ganz kurz. Das ist ein Verein, der vor allem das Wörterbuch unterstützt. Also zum Beispiel, wenn Tagungen sind, dann wird da Geld zugeschossen und ist eben auch so eine Art Institution, die das Wörterbuch unterstützt. Also wenn mir irgendwas passieren sollte, kann man sich einigermaßen sicher sein, dass es trotzdem irgendwo weitergeht, weil es Leute gibt, die das Projekt unterstützen und die weiter dran arbeiten. Dann zur Zusammenarbeit mit Professor Kageura. Den habe ich kennengelernt, als er auch am Institut für Informatik in Tokio gearbeitet hat. Wir haben uns dann ja aus den Augen verloren, ist ein bisschen übertrieben, aber ich war dann eben wieder in Deutschland. Dann haben wir uns doch nicht mehr so häufig geschrieben. Ein Kollege hat dann das Projekt Minano Honyaku bei einer Tagung in Kyoto vorgestellt. Und da habe ich ihn angesprochen und ihn gefragt, wie es denn wäre, ob man da nicht auch eine japanisch-deutsche Version machen kann. Minano Honyaku war zunächst angelegt, vor allem in der Übersetzungsrichtung Englisch-Japanisch, also dass Japaner es leichter haben, englische Texte zu lesen oder zu übersetzen. Es ist so, dass Japanisch und Englisch oder Japanisch und europäische Sprachen sind nicht besonders verwandt, sind relativ weit entfernt voneinander und es fällt Japanern einfach schwer, Englisch zu lernen oder Deutsch zu lernen und eben auch Englisch zu übersetzen. Und der Professor Kageura ist sozial relativ stark engagiert bei Institutionen wie Amnesty International oder auch jetzt zu Sachen zur Atomproblematik. Und er sagt eben, in japanischen Medien wird nicht immer objektiv informiert. Und es ist wichtig, den Leuten, die sich interessieren, eben auch andere Informationen zu geben. Und da spielen Übersetzungen aus dem Englischen eine wichtige Rolle. Das war sein Anfang. Und das Projekt war aber so angelegt, dass man es auch für unterschiedliche Sprachpaare benutzen kann. Und inzwischen ist eben Japanisch-Deutsch eines dieser Sprachpaare. Was da eine wichtige Rolle gespielt hat, war, dass so ein Übersetzungssystem auch noch die Sätze analysieren muss. Fürs Englische ist das nicht so schwierig, weil es die Wortabstände gibt, die hat man im Japanischen nicht. Deshalb wird das Ganze durch einen morphologischen Parser geschickt, also ein Programm, das Worte findet und dann die Wortstämme und Flektierungen analysieren kann. Das spielt also eine wichtige Rolle und das funktioniert jetzt eben auch für Japanisch-Deutsch. Und das System wird auch eingesetzt für den Unterricht und da werden wir auch zusehen, dass wir in Zukunft in der Richtung arbeiten. Werfen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft. Dieses Semester findet in der vorlesungsfreien Zeit eine von der Tübinger Japanologie organisierte Summer School statt. Es wird dabei um die Dreifachkatastrophe gehen, um das Seebeben, den Tsunami und die Kernschmelzen in Fukushima, die Japan am 11. März 2011 schwer getroffen haben. Im Rahmen der Veranstaltung soll bei der Übersetzung von Texten Minano Honyaku ebenfalls eine Rolle spielen. Welche Ziele verfolgt die Japanologie mit der Summer School und aus welchen Gründen würden Sie die Studierenden dazu ermutigen, an dieser Art von Veranstaltung teilzunehmen? Also die Summer School hat zwei Aspekte. Einmal ganz wichtig die Vorstellung von Minano Honyaku, den Studenten die Gelegenheit geben, wirklich damit zu arbeiten. Das System ist leider relativ komplex. Und es hilft einfach, wenn man jemanden dabei hat, der einem das noch ein bisschen erklären kann, einem dazu Tipps geben kann, wie es funktioniert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ähnlich wie die Informationssituation in Japan, ist die Situation auch hier, dass über die Dreifachkatastrophe wird vor allem in Bezug auf Atomkraft und Atomproblematik berichtet in Deutschland. Und dass mehrere tausend Menschen bei dem Seebeben, bei dem Tsunami umgekommen sind, das wird in Deutschland weitgehend, ja, inzwischen sogar unter den Tisch gekehrt. Also es kommt in der Diskussion nicht vor. Und da wäre es eben auch wichtig, dass man zusieht, Texte aus Japan zu übersetzen, sich anzuschauen, wie wird die Problematik in Japan diskutiert. Ist also was vollkommen anderes, wenn die Leute eben in Behelfsunterkünften leben müssen. Da ist denen die Atomproblematik erstmal ein bisschen egal. Also denen geht es erstmal um das tägliche Überleben und die haben da erstmal ganz andere Probleme. Andererseits natürlich ist Atomproblematik auch sehr wichtig und es ist da schon schwierig, dass das eben in Japan zu wenig beachtet wird und zu wenig diskutiert wird. Und da könnte es dann durchaus helfen, wenn in Japan Texte aus Deutschland oder aus Amerika, England übersetzt werden und man mehr einen Austausch bekommt, wie werden bestimmte Sachen im anderen Land diskutiert. Das ist etwa ist die Idee von der Summer School zurzeit. Vielen Dank, dass Sie bei mir im Studio waren, Herr Dr. Apel. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ich möchte mich herzlich bei allen Beteiligten für ihre Hilfe bedanken, sowie noch einmal auf das Angebot unserer Tumblr- und Facebook-Seite ChapNow aufmerksam machen, unter dem ihr zusätzliche Informationen und weiterführende Links zu den heute besprochenen Themen finden könnt.